Kapitel 3 Pronomen Demonstrativpronomen Das, dieses Übung 3 Ganz genau. Ergänzen Sie, hören Sie dann und sprechen Sie nach. A. Kennen Sie diese Frau hier auf dem Foto? Welche? Die mit den roten Haaren? Nein, ich meine diese hier. Die mit den schwarzen Haaren. Nein, tut mir leid, die kenne ich nicht. B. Ich hätte gern ein Stück Käse von diesem hier. Welchen meinen Sie denn? Diesen da? Nein, den meine ich nicht. Ich meine den hier. C. Ach, wie nett. Eine Postkarte von den Parks. Wer ist denn das? Von denen habe ich ja noch nie was gehört. Ach komm, das sagst du jedes Mal. Das sind die netten Leute aus Korea. Die habe ich doch vor vielen Jahren mal im Flugzeug kennengelernt. D. Welches Fahrrad möchtest du denn jetzt? Das da mit der lustigen Klingel.